Schon als allmächtiger Oberbefehlshaber aller Truppen der Republik trifft Bonaparte am 28. November 1797 in Rastatt ein, wo für Österreich Graf Ludwig Cobenzl und der alte Graf Metternich, der Vater des späteren Ministers, die Unterhandlungen führen. Als die Angelegenheit der Räumung von Mainz erledigt ist, verlässt Napoleon den Kongress. Zum Entsetzen der Reichsstände fordern die Franzosen am 17. Jänner 1798 die Abtretung des linken Rheinufers. Sie geben ihrer Forderung den nötigen Nachdruck, indem sie mitten in den Verhandlungen die Rheinschanze wegnehmen und die Feste Ehrenbreitstein belagern. So entschließt sich denn die 76-köpfige Reichsdeputation nachzugeben, worauf sich aber die Verhandlungen bei der Frage der Entschädigung der betroffenen Reichsstände in die Länge ziehen. Preußen hat die Zustimmung zur Abtretung seiner Besitztümer am Ende des vergangenen Jahres erteilt. Neue Kriegsgefahr steigt auf, denn die Franzosen haben mit Hilfe von Peter Ochs aus der Schweiz die Helvetische Republik gemacht, die, nur noch aus 13 gegenüber früher 21 Kantonen bestehend, sich eng an Frankreich anschließt. In Wien kommt es durch das herausfordernde Auftreten des Gesandten Bernadotte zu einem Volksauflauf zur Besudelung der Trikolore, worauf der Gesandte abreist. Die Franzosen gründen als neues Ausbeutungsobjekt in Unteritalien unter Vertreibung der Bourbonen die Parthenopäische Republik. Nun verbündet sich Zar Paul I. mit England, dann auch mit Österreich. So ist die zweite Koalition gegen Frankreich gebildet, das die Feindseligkeiten eröffnet, indem am 1. März ohne Kriegserklärung Jordan bei Mannheim erscheint und von Italien aus Massena über die Via Mala und das Engadin nach Tirol vordringt. Der beste französische General, Napoleon Bonaparte, weilt bereits auf seiner seltsamen Expedition in dem fernen Ägypten. Die Franzosen haben Unglück. Massena wird bei Feldkirch von den Österreichern unter Hotze zurückgeschlagen, Jordan vom Erzherzog Karl bei Ostrach am 21. März und vier Tage darauf in der Schlacht bei Stockach. Er muss über den Rhein zurück. Der Erzherzog wendet sich nun gegen den in die Schweiz zurückgegangenen Massena und wirft ihn am 4. und 5. Juni bei Zürich. Doch kann sich dieser in fester Stellung am Uetliberg und Albis behaupten. Trotz Abreise der kaiserlichen Vertreter sind die Franzosen in Rastatt geblieben, um die Reichsstände gegen den Kaiser aufzubringen. Bei Annäherung österreichischer Truppen zum Verlassen der Stadt aufgefordert, werden die Unterhändler der Republik am 28. April in der Nähe der Stadt von Seckler-Husaren überfallen, zwei von ihnen getötet, der dritte verwundet. Der Rastatter Gesandtenmord ist bis heute nicht völlig geklärt. In Italien haben österreich-russische Truppen große Erfolge errungen. Schon vor dem Eintreffen der Russen haben sich die Kaiserlichen bei Magnano am 5. April siegreich behauptet, und als nun die Armee des trefflichen Suwarow erscheint, erringen die Verbündeten bei Cassano an der Adda einen bedeutenden Sieg. Nach der Einnahme von Mailand löst sich die Cisalpinische Republik auf. Der geschlagene Moreau muss die Truppen MacDonalds aus Mittel- und Unteritalien heranziehen, worauf dieses dem König Ferdinand von Neapel wieder zufällt. Nach heißen Kämpfen an der Trebia geschlagen, muss MacDonald nach Genua zurückweichen, ebenso wie Moreau, der sich nicht mit ihm zu vereinigen vermochte. Ein neuer Vorstoß der Franzosen unter Joubert scheitert in der blutigen Schlacht bei Novi. Joubert selber fällt. Aber zwischen den Verbündeten sind Missstimmigkeiten entstanden. Suwarow ist über den Wiener Hofkriegsrat empört und der Zar hegt Misstrauen wegen der österreichischen Absichten in Italien. Trotz des Beitrittes des Deutschen Reiches, Bayerns, Württembergs und des Mainzers zur Koalition kommt es zu einer schweren Erschütterung. Die Österreicher erreichen eine Änderung des Gesamtkriegsplanes, wonach der Erzherzog an den Niederrhein abrücken, gegen Massena aber Suwarow mit seinen Russen und in Italien der Österreicher Melas weiterkämpfen sollen. Eine zweite russische Armee unter Korsakow soll in die Schweiz ziehen. Aber der Erzherzog hat kaum die Schweiz verlassen, als Korsakow bei Zürich am 25. und 26. September besiegt wird, sodass der kühne Übergang Suworows über den St. Gotthard nutzlos bleibt. In höchster Erbitterung beschließt der General, der den Österreichern die Schuld an dem Misserfolg beimisst, im Einvernehmen mit dem Großfürsten Konstantin nach Glarus zu ziehen und über den Panixer Pass ins Rheintal zu rücken. Nur durch unerhörte Energie des Feldherrn können sich in Chur von der zusammengeschmolzenen Armee noch 18.000 Mann sammeln. Der Zar aber, einseitig unterrichtet, kündigt die Gemeinschaft mit Österreich auf und ruft Suworow zurück. Das englische Heer, dessen Landung in den Niederlanden der Erzherzog Karl unterstützen sollte, hat nach einem Misserfolg Holland bereits wieder verlassen. Der Erzherzog brachte Mannheim in seine Hand. Die Front der Verbündeten ist durch das Ausscheiden Russlands gesprengt, gerade als Napoleon Bonaparte aus Ägypten zurückgekehrt sich am 10. November 1799 zum ersten Konsuln und damit zum Alleinherrscher von Frankreich macht. Napoleon braucht einen siegreichen Feldzug. In Süddeutschland soll Moreau vorrücken, an der ligurischen Küste Massena befehligen. Er selbst aber wird durch die Reservearmee die Entscheidung herbeiführen. Bei den Österreichern tritt, verbittert über das Vorhergegangene, zugleich durch epileptische Anfälle erschöpft, Erzherzog Karl ab. Der Feldzug des neuen Jahres 1800 wird in Italien von Melas sehr früh eröffnet. Er schließt die Franzosen in Genua ein. Napoleon aber kommt über den großen St. Bernhard durch Piemont und hält am 2. Juni seinen Einzug in Mailand. Inzwischen hat Massena die Waffen strecken müssen. Am 14. Juni kommt es zwischen Melas und Napoleon zur Schlacht bei Marengo, in der es den bereits geschlagenen Korsen im letzten Moment gelingt, durch die Verwegenheit der unter de Faix eintretenden Reserven die Niederlage in einen glänzenden Sieg zu verwandeln. Am nächsten Tage schließen die Österreicher einen Waffenstillstand ab. Bis zum Mincio und unteren Po müssen sie Italien den Franzosen überlassen. Napoleon kann als Sieger heimkehren. In Süddeutschland hat Moreau den kaiserlichen General Krey hinter die Verschanzungen von Ulm geworfen und schließlich über den Inn gedrängt. Auch hier wird ein Waffenstillstand abgeschlossen. Erst nach längeren Unterhandlungen und erst nach dem Rücktritt Thuguts, der aber seinen Einfluss noch behält, kommt es in Luneville zu Friedensverhandlungen. Jedoch hier und in Malmaison, wo Cobenzl mit Napoleon selber verhandelt, zerschlagen sich die Verhandlungen. Die Waffen müssen wieder entscheiden. Moreau bereitet den unter der Führung des unerfahrenen Erzherzogs Johann wieder über den Inn vorgegangenen Österreichern bei Hohenlinden eine völlige Niederlage. Die Geschlagenen müssen über den Inn zurück, über die Salzach, über die Traun, über die Enns. Auch Erzherzog Karl, der das Kommando über die demoralisierte Armee übernimmt, kann nichts mehr ändern. In Steyr wird am 25. November der Waffenstillstand abgeschlossen. Auch auf den anderen Kriegsschauplätzen dringen die Franzosen vor.